Abschnitt 60 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Jiddisches Literaturcafé. Die puritanisch strenge Einhaltung der Sperrstunde in London, das Fehlen von Kaffeehäusern kontinentalen Stils und vielleicht auch die abgesonderte Lage des keineswegs sturmfreien englischen Eilands mögen bewirkt haben, dass die Fäden der internationalen Kaffeehaus-Bohème, die sich vom Lilienschloss des Pariser Poetenfürsten Paul Fort in die unterschiedlichen Dichtercafés von Berlin, München, Wien und selbst zum jenseitigen Seenufer bis auf die großen Boulevards spannen, nicht auch den Weg über den Ärmelkanal gefunden haben. Draußen im östlichen London, inmitten aller Varianten des Elends, gibt es nun allerdings ein Stammlokal der Literatur. Es trägt nationalen Stempel, man spricht bloß Jiddisch. Jenes Sprachgemisch aus Mittelhochdeutsch, ein paar hebräischen Worten und slawischen Wendungen, das in hebräischen Buchstaben geschrieben wird. Um den Vorbeigehenden zu sagen, dass hier Juden aus Galizien, Bukowina, Ukraine und Palästina verkehren, heißt das Lokal New Yorker Restaurant. Ein niedrig gewölbter Raum zu ebener Erde. Vom Buffet her steigt der Duft gebackener Fische all jenen Gästen sympathisch in die Nase, denen der Duft gebackener Fische sympathisch ist. An zwei oder drei Tischen werden Manuskripte fabriziert. Unerbittlich große schwarze Schlipse sind hier entschiedene Mode. Einige glatt rasierte Gesichter mit den charakteristischen Mundfalten des Mimikers fallen in diesem vollbärtigen Stadtviertel auf. Schauspieler vom jiddischen Pavilion Theater, das auf der anderen Straßenseite liegt, gerade gegenüber. Sogar der Cafetier hat literarische Neigungen. Er ist Amateurdramaturg des Theaters drüben, gelegentlicher Mitarbeiter an der Sabbatbeilage der Blätter und Etzesgeber, das heißt literarischer Beirat des jiddischen Verlages. Das Schlimmste ist sein Assoziationskomplex. Ob man ihm nun die neueste Untat der Suffragetten oder eine amüsante Straßendebatte mit Innenmissionären oder sonst etwas berichtet, er wird immer eine Fabel von Krylow, dem russischen Esop, zu erzählen wissen, die, wie er glaubt, genau auf den vorliegenden Fall passt. Den Herrn mit dem Spitzbart grüßen alle, wenn er durch die Minories geht, aber nur wenige wissen seinen Namen. Die Leute kennen ihn nur als Avroimele. Mit diesem Pseudonym unterschreibt er seine satirischen Artikel. Sein Lebenslauf ist für die Ansiedlung der Intellektuellen in Whitechapel paradigmatisch. Er ist der Sohn eines Holzhändlers aus Bobruisk und musste den größten Teil seiner Gymnasialstudien im Privatunterricht absolvieren, da der in Russland bestehende Numerus Clausus für jüdische Schüler überschritten war. So gab es für ihn in seiner Jugend keine Assimilation. Als Mediziner kam er nach Berlin, verlobte sich mit der Tragödin Clara Bleichmann, die mit der jiddischen Truppe ihrer Eltern im Puhlmann-Theater in der Schönhauser Allee und im Concordia-Theater in der Brunnenstraße gastierte. Um nicht jahrelang auf die Aushändigung seiner russischen Legitimationspapiere warten zu müssen, heiratete er in London und blieb in Whitechapel. Der jiddische Literaturhistoriker am Nebentisch, von dem wir nur den Hals mit zwei Furunkeln sehen, trinkt seine Nussbraun. Er hat in der Bibliothek des British Museum das vieraktige jiddische Drama eines Autors mit Namen Wolfsohn entdeckt, das 1796 in Posen erschienen ist, und macht nun daran seine Studien, wenn er nicht hier seine Nussbraun trinkt. Dem Besitzer und Direktor des Pavilion Theaters, Mr. Josef Kessler, können wir die Anerkennung über seine Inszenierung des Gordinschen Dramas Jüdischer König Lear nicht versagen. Den Herrn Generalmanager überrascht das gar nicht. Er ist es gewohnt. Die seriösen Kritiker bescheinigen täglich, dass der Versteller Mr. Hochstein ein Vorzug ist und die Verstellerin Mistress Wallerstein ein schmeckediges Ponem hat. Er bedauert, dass wir Mr. Hamburger, den Komiker, bloß in einer Trauerspielerei gesehen haben. In einer Lusthandlung sei er zu präferieren. Dass der Kapellmeister betamt ist, finden wir auch. Im Zwischenakt und an den melodramatischen Stellen hat er mit einer Hand Harmonium gespielt und mit der anderen das Orchester zu bändigen versucht. Das Publikum gab seine Anteilnahme mitten in den Glanzszenen durch ehrlich bewunderndes Zischen Ausdruck. Man spricht vom Theater und fragt uns nach Ossip Dymow, nach Rudolf Schildkraut, nach Scholem Asch. Ob wir Adolf Ritter von Sonnenthal gekannt haben, ob er wirklich so großartig war, der Adolf Ritter von Sonnenthal? Im Nu lernen wir alle Stammgäste kennen, solche, denen die Schriftstellerei eine Ausrede, solche, denen sie ein ganz einträglicher Erwerb ist. Ein blatternarbiger, vierschrötiger Kollege, sein Kopf sitzt wie ein Würfel auf prismatischem Hals, wird uns vorgestellt. Man spottet über seine Faulheit und erzählt, er habe das jiddische Distichon erfunden, um bloß zwei Zeilen schreiben zu müssen. Von einer jiddischen Redaktion zur Abfassung eines Essays über Israel Zangwill gedrängt, begann er mit den Worten: Zangwill ist ein durch und durch katholischer Autor. Seit jener Zeit wird er nicht mehr mit Aufforderungen belästigt. Er pumpt uns um 2 Schilling an. Spindeldürr sitzt der Liederdichter des Bezirkes da. Seine Spezialität sind Reime jiddischer Worte auf englische. Zum Beispiel der Refrain seines Couplets vom Knopflochschneider: I'm a jiddischer buttonhole finisher. Ganz Whitechapel singt sein Lied vom bietenden Arbeiter. Von dei Kindheit, von dei Jugend, findst das ob dein Welt den Shop. Und kein Heim, das hast du nit, mit dei Herz, dei Kopf. Oi, seh, men behandelt dich punkt wie ja Hund. Von dei schwere Haare wanje leben reiche in Paläste. Ein 19-jähriger Junge ist durchgebrannt vom Lodscher Seminar. Er will nicht Bocher sein und nicht Rabbiner werden. Er will dichten, die Welt erobern, Bücher schreiben, ein zweiter Max Brod werden. Es gibt 3 jiddische Tagesblätter in Whitechapel, die im großen Format der Londoner Zeitungen erscheinen. Die Zeit, Jüdisches Journal und Express. Sie sind in ihrer politischen Färbung voneinander verschieden. Nur gegen die Agitation der in Whitechapel stark vertretenen Missionshäuser, für die Abänderung des Immigrationsgesetzes und gegen den Antisemitismus kämpfen sie alle mit der gleichen Vehemenz. Eines von den vielen jiddischen Wochenblättern, der anarchistische Arbeiterfreund, wird von einem deutschen Christen redigiert, einem biederen Buchdrucker aus Mainz, der eigens den Jargon erlernte, um in der Volksvorstadt Londons für Tolstoi und Luceni, für Menschenliebe und direkte Aktion, für gegenseitige Hilfe und für Attentate zu agitieren. In dem von Mackay geschilderten englischen Anarchismus spielt Fürst Peter Kropotkin, der im nahen Brighton greis und grau und zurückgezogen lebt, ebenso wenig eine Rolle wie Karpowitsch, der durch seinen tödlichen Schuss gegen den Kultusminister Bobolepow den Anstoß zur russischen Revolution von 1901 gegeben und jetzt als Masseur in London eine bürgerlich einwandfreie Existenz gefunden hat. Anlässlich des 100. Geburtstages von Bakunin sprach Urvater Tscherkessow in einem anarchistischen Meeting und erzählte von seiner Jugend, von der Revolution und wie er 1848 an der Seite Bakunins auf den Barrikaden Dresdens gekämpft hatte. Zu den christlichen Stammgästen des jüdischen Winkelcafés von Whitechapel Road gehören Journalisten, die aus Fleet Street hierher gesandt sind. Gleichsam als auswärtige Korrespondenten der Londoner Weltblätter für die Vorfälle des Whitechapeler Ghetto-Lebens. Im Bohem-Café darf der literarische Kellner nicht fehlen. Zwar verfügt er nicht über eine Armee von Zeitungen, aber dafür ist der Waiter Zhao im Kreise der Autodidakten eine angesehene Persönlichkeit, eine Instanz in Fragen der Wissenschaft. Denn Master Zhao ist ein studierter Mann. Er war in Bern Hörer der Philosophie, kam nach London, um seine Studien fortzusetzen, hatte kein Geld, wurde Kellner und blieb es. Und niemand im Whitechapeler Café Größenwahn kann wissen, ob er seine Stammgäste verachtet oder beneidet, die die weltgeschichtliche Unstetheit des Judentums mit der nervösen Heimatlosigkeit des Bohemiens vereinen. Ende von Abschnitt 60.